Elizabeth saß bei ihrer Mutter und ihren Schwestern in stillen Betrachtungen verloren, nicht wissend, ob sie berechtigt sei, das mitgeteilte Geheimnis weiter zu verbreiten, als Sir William als Abgesandter seiner Tochter erschien, der versammelten Familie die bevorstehende Verbindung anzukündigen. Mit vielen Komplimenten und sich selbst glückwünschend zu der erfreulichen Aussicht einer näheren Verwandtschaft mit dem Hause Bennet, entledigte er sich des Auftrags und fand nicht allein ein höchst erstauntes, sondern auch ein sehr ungläubiges Publikum. Mrs. Bennet, mit mehr Beharrlichkeit als Höflichkeit, behauptete wiederholt, dass er sich hierin irre, und Lydia rief in ihrer gewohnten und unüberlegten Weise: »Großer Gott! Sir William, wie können Sie uns nur so etwas weismachen wollen? Wissen Sie denn nicht, dass Mr. Collins um Lizzie angehalten hat?« Nur die Artigkeit eines Hofmannes vermochte ohne Zorn eine solche Behandlung zu ertragen. Sir Williams feine Lebensart führte ihn aber über alles hinweg, und nachdem er dringend gebeten, seiner Nachricht Glauben beizumessen, hörte er all ihre Unarten mit äußerster Verbindlichkeit an. Elizabeth fühlte, dass es jetzt an ihr sei, ihn aus dieser unangenehmen Lage zu reißen. Sie bestätigte daher Sir Williams Bericht durch Erzählung dessen, was ihr Charlotte selbst darüber mitgeteilt hatte, und suchte den Ausrufungen des Erstaunens ihrer Mutter und jüngeren Schwestern durch den Ernst ihrer Glückwünsche ein Ende zu machen, in welche Jane mit einstimmte. Sie fügten noch einige Bemerkungen über das in dieser Ehe zu erwartende Glück, über Mr. Collins vortrefflichen Charakter und über die angenehme Lage Hansfords sowie die Nähe von London hinzu. Mrs. Bennet fühlte sich zu sehr durch diese Neuigkeit überwältigt, um viel sagen zu können, solange Sir William noch da war. Aber kaum hatte er das Zimmer verlassen, als sie ihren Gefühlen freien Lauf ließ. Zuerst beharrte sie in ihrer früheren Ungläubigkeit. Dann war sie fest überzeugt, dass Mr. Collins überlistet worden sei. Hierauf versicherte sie, dass sie nie glücklich zusammen werden könnten und endlich, dass die Heirat schwerlich zustande kommen würde. Zweierlei Folgerungen zog sie aus dem Ganzen. Erstlich, dass Elizabeth die einzige Ursache all dieses Unglücks sei, und zweitens, dass man sie selbst sehr schlecht behandelt habe, auf welchen Behauptungen sie den Rest des Tages fest beharrte. Nichts vermochte sie zu trösten oder zu beruhigen. Auch endigte ihr Unwillen nicht mit diesem einen Tag. Eine Woche verstrich, ehe sie Eliza sehen konnte, ohne sie auszuzanken. Ein Monat, ehe sie wieder artig mit Sir William oder Lady Lucas reden, und mehrere Monate, ehe sie Charlotte alles vergeben konnte. Mr. Bennets Empfindungen bei dieser Gelegenheit waren minder stürmisch und beunruhigten ihn auf keine Weise. Er freute sich vielmehr, eine neue Erfahrung gemacht zu haben, die in der Entdeckung bestand, dass Charlotte Lucas, die er bisher für eine ziemlich vernünftige Person gehalten, ebenso einfältig wie seine Frau und noch einfältiger wie seine Töchter sei. Jane konnte ihr Erstaunen über diese Heirat nicht ganz verbergen, doch sprach sie es nicht laut aus. Kitty und Lydia waren weit entfernt, Miss Lucas zu beneiden, denn Mr. Collins war nur ein Geistlicher, und so diente ihnen diese Neuigkeit bloß als Gegenstand der Unterhaltung in Meryton. Zwischen Elizabeth und Charlotte trat eine gewisse Zurückhaltung ein, die beiden Schweigen über diesen Gegenstand auflegte, und erstere fühlte, dass kein wahres Vertrauen je wieder zwischen ihnen stattfinden könnte. Sie sah sich in ihren Erwartungen von der Freundin getäuscht und wandte sich nun mit vermehrter Zärtlichkeit ihrer Schwester zu, von deren richtigem Gefühl und Urteil sie keine Täuschung dieser Art zu befürchten hatte. Bange Sorge für das Glück dieser geliebten Schwester erfüllte ihr Herz, da Bingley nun bereits eine ganze Woche fort war, ohne dass man das Geringste von seiner Zurückkunft gehört hatte. Sie befürchtete keine Gleichgültigkeit von seiner Seite, wohl aber, dass die vereinten Bemühungen seiner gefühllosen Schwestern und seines allmächtigen Freundes in Verbindung mit Miss Darcys Vollkommenheit und den verführerischen Freuden der großen Stadt ihn in London zurückhalten und seine Neigung zu schwächen imstande sein würden. Jane hatte Carolines Brief sogleich beantwortet und zählte nun die Tage, bis sie wieder auf Nachricht von ihr hoffen konnte. Diese blieb aus. Dahingegen langte der verheißende Danksagungsbrief von Mr. Collins an Mr. Bennet an und enthielt eine so überschwängliche Fülle von Erkenntlichkeit, als ob er wenigstens ein ganzes Jahr als Gast in Longbourn gelebt hätte. Nachdem er sich dieser Pflicht entledigt, ging er auf seinen Bräutigamsstand über und sprach in Ausdrücken des Entzückens von dem Glück, Miss Charlottes Liebe gewonnen zu haben. Schließlich versicherte er, dass er hauptsächlich in Rücksicht auf die erfreuliche Aussicht, die geliebte Braut bald wiederzusehen, Mrs. Bennets gütige Einladung, nächstens zurückzukehren, angenommen hätte und dass er Montag über 14 Tage in Longbourn eintreffen würde, da Lady Catherine nicht allein seine Wahl gebilligt, sondern auch den Wunsch, dass die Verbindung so bald als möglich stattfinden möchte, gnädigst ausgesprochen hätte, welcher Umstand seine liebenswürdige Charlotte ohne Zweifel bestimmen würde, seinen glücklichsten Tag zu beschleunigen. Der schnell wiederholte Besuch des Vetters gewährte selbst Mrs. Bennet keine Freude mehr. Im Gegenteil klagte sie jetzt lauter darüber als ihr Mann und versicherte, dass sie es sehr sonderbar von ihm fände, nach Longbourn statt nach Locust Lodge zu kommen. Dass alle Gäste im Haus ihr bei dem schwachen Zustand ihrer Gesundheit beschwerlich fielen und dass besonders Liebhaber die unerträglichsten Gäste wären. Solche Klagen wechselten mit lautem Jammer über Bingleys Ausbleiben ab, und die arme Jane, deren Herz im Stillen schon mehr litt, als irgendjemand, Elizabeth ausgenommen, ahnte, musste noch die unzarten Äußerungen und Vermutungen ihrer heftigen Mutter ertragen. Mr. Collins traf pünktlich zur bestimmten Stunde in Longbourn ein, ward jedoch dieses Mal nicht so gnädig empfangen wie bei seinem ersten Erscheinen. Doch zu glücklich, um fremder Aufmerksamkeit zu bedürfen, schien er den Mangel derselben nicht zu empfinden. Auch blieb ihm dazu wenig Zeit, indem er zur großen Erleichterung seiner Wirte fast den ganzen Tag in Locust Lodge zubrachte und oft so spät nach Longbourn zurückkehrte, dass er kaum noch seine Entschuldigung deshalb machen konnte, ehe die Familie sich zur Ruhe verfügte. Mrs. Bennet befand sich in einem wahrhaft bejammernswerten Zustand. Die bloße Erwähnung der Heirat oder eines dahin gehörigen Umstandes versetzte sie in die übelste Laune. Und wohin sie sich wendete, hörte sie von nichts anderem sprechen. Charlottes Anblick war ihr höchst zuwider. Als Nachfolgerin in ihrem Hause betrachtete sie sie mit Eifersucht und Abscheu. Jeder ihrer Besuche ward als Anmaßung oder Hohn betrachtet, und bemerkte sie vollends, dass sie ein paar Worte leise mit Mr. Collins sprach, so konnten diese nur den Wunsch, recht bald Besitz von Longbourn zu nehmen, enthalten. Alle ihre eigenen sanguinischen Aussichten auf künftigen Glanz und Herrlichkeit zerstört zu sehen, während ihre, sonst von der Höhe herab betrachtete Nachbarin Lady Lucas mit geschäftiger Eile die nötigen Vorkehrungen zu ihrer Tochter Verbindung traf, war mehr als Mrs. Bennet mit Anstand zu ertragen vermochte. Und ihre ältesten Töchter mussten es leider mit ansehen und anhören, wie sie es ohne Anstand tat. Miss Bingleys Brief kam endlich und machte allen Zweifeln ein Ende. Er bestätigte die Nachricht, dass sie sich sämtlich in London für den Winter eingerichtet und schloss mit der Versicherung, dass ihr Bruder es sehr bedauert hätte, Netherfield verlassen zu müssen, ohne sich seinen dortigen Freunden vorher zu empfehlen. Die Hoffnung, ihn wiederzusehen, war verschwunden, und Carolines Freundschaftsversicherungen, obgleich Janes Herzen wohltuend, waren doch nicht imstande, ihr Ersatz für die erlittene Täuschung zu gewähren. Der Rest des Briefs enthielt abermals Miss Darcys Lob, und Caroline erzählte von ihrer täglich zunehmenden Vertraulichkeit, die sie zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Auch erwähnte sie mit großer Freude des Umstandes, dass ihr Bruder jetzt im Hause seines Freundes Darcy lebe und dessen Einrichtung zum Modell zu der eigenen genommen habe. Elizabeth vernahm diese Nachrichten mit schweigendem Unwillen. Ihr Herz war geteilt zwischen Mitleid mit ihrer Schwester und Verachtung gegen die Urheber ihrer Leiden. Carolines Versicherung von ihres Bruders wachsender Neigung zu Miss Darcy maß sie keinen Glauben bei. Dass er Jane noch ebenso zärtlich liebte wie vorher, bezweifelte sie keinen Augenblick. Diese Überzeugung vermehrte aber nur ihren Zorn, und so lieb er ihr früher gewesen, so hart beurteilte sie ihn jetzt. Dieses schwankende Wesen, dieser Mangel an Festigkeit und Entschluss und vor allem diese Bereitwilligkeit, den Eingebungen seiner Schwestern und seines herrschsüchtigen Freundes zu folgen, setzten ihn in ihren Augen tief herab. Mochte er immerhin ihr Sklave sein und das eigene Glück ihren Launen aufopfern, dass er aber die Ruhe ihrer vielgeliebten Schwester dabei auf das Spiel setzte, dieses engelreine, arglose Gemüt so bitter täuschte, dies konnte sie ihm nicht vergeben. Und so oft und lange sie auch über diesen Gegenstand nachdachte, blieb das Resultat doch immer dasselbe. Mehrere Tage verstrichen, bis Jane so viel Mut gefasst hatte, mit Eliza hierüber zu sprechen. Dann erklärte sie ihr mit anscheinender Ruhe, dass sie die Bekanntschaft Bingleys wie einen schönen Traum betrachtete, der sie auf kurze Zeit beglückt und ihr auch noch in der Erinnerung manche Freude gewähren würde. »Er wird noch lange als der liebenswürdigste Mann, den ich je gekannt, in meinem Andenken fortleben«, sagte sie. »Aber dies ist auch alles. Wohl uns, dass wir uns beide nichts vorzuwerfen haben. Von einem lebhaften jungen Mann ist nicht immer die gehörige Vorsicht im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht zu erwarten, und dieses ist oft nur zu geneigt, jede flüchtige Aufmerksamkeit für dauernde Neigung zu erkennen. Der Irrtum war auf meiner Seite, und mir bleibt der Trost, dass niemand, außer ich selbst, darunter gelitten hat.« »Du bist zu gut«, rief Elizabeth mit Wärme. »Deine uneigennützige Liebe und deine Sanftmut sind wahrhaft engelgleich. Ich weiß nicht, was ich hierauf erwidern soll, und fühle nur, dass ich weit unter dir stehe und dich noch lange nicht so liebe und ehre, wie du es verdienst. Aber, meine arme Jane, mit solchen Gesinnungen wird es dir im Leben nicht an bitteren Täuschungen fehlen. Du hältst die Welt für vollkommen und traust jedem deiner Mitmenschen so viel Güte, Nachsicht und Langmut zu, als du selbst besitzest. Meine Ansichten sind anderer Art. Es gibt nur wenige Menschen, die ich wahrhaft liebe, und noch weniger, von denen ich gut denke. Je mehr ich von der Welt und ihrem Treiben sehe, desto einleuchtender wird mir die Unbeständigkeit des menschlichen Charakters, der Mangel an festem Willen und an Vernunft. Erst kürzlich habe ich wieder zwei mich in diesem Glauben bestärkende Beispiele erlebt. Von dem einen will ich nicht sprechen, das andere ist Charlottes schneller Heiratsentschluss. Kann man sich etwas Unerklärlicheres, Vernunftwidrigeres vorstellen? Liebste Lizzie, nur nicht solchen Gefühlen Raum gegeben, oder du untergräbst deine ganze Glückseligkeit. Man muss bei diesem Fall doch auch Rücksicht auf Verhältnisse und Temperament nehmen. Bedenke Mr. Collins achtbaren Charakter und Charlottes Klugheit. Vergiss nicht, dass sie die älteste Tochter einer großen Familie ist, dass diese Heirat in pekuniärer Hinsicht bedeutende Vorteile bietet. Und hoffe mit mir, dass sie unseren Cousin mit anderen Augen ansieht wie wir und wenn auch nicht Liebe, doch Achtung für ihn fühlt. Dich zu befriedigen möchte ich gern alles glauben, was du wünschest. Aber gesetzt auch, dass Charlotte ihn wirklich achtet, so sehe ich mich dadurch nur genötigt, ebenso gering von ihrem Verstand zu denken, als ich es schon von ihrem Herzen tue. Es ist doch nicht zu leugnen, dass Mr. Collins ein sehr eingebildeter, hochtrabender und unbeschreiblich einfältiger Mann ist, den niemand heiraten kann, der seinen Verstand nur einigermaßen beisammen hat. »Du beurteilst sie alle beide zu streng«, entgegnete Jane, »und ich hoffe, du wirst dich noch selbst davon überzeugen, wenn du sie glücklich siehst. Aber du sprachst noch von einem zweiten Beispiel, dessen Erwähnung mich noch weit mehr kränkt. Wir dürfen uns nicht gleich für zurückgesetzt halten, wenn auch der Anschein solchen Glauben manchmal bestärkt. Bingley hat gewiss nicht die Absicht gehabt, mir weh zu tun.« »Solche Absicht setze ich auch nicht in ihm voraus«, erwiderte Elizabeth. »Aber selbst ohne bösen Willen kann viel Unheil angerichtet werden. Gedankenlosigkeit, Mangel an Aufmerksamkeit auf sich selbst und vor allem Mangel an eigenem festen Entschluss sind hierzu allein schon hinreichend.« »Du beharrst also in dem Glauben, dass seine Schwestern ihn beherrschen und einen verderblichen Einfluss auf ihn ausüben?« »Ja, und dass sein Freund ihnen hierbei treulich beisteht.« »Ich kann es nicht glauben. Weshalb sollten sie es tun? Sie wünschen ja doch nur sein Glück, und wenn er mich wahrhaft liebt, wird ihn kein anderes Mädchen glücklich machen.« »Sein Glück ist in ihren Augen nicht das wünschenswerteste Gut, nicht das einzige, wonach sie streben. Reichtum, Rang, Macht und Ehre gelten ihnen höher.« »Dass sie Miss Darcy für ihn bestimmt haben, gebe ich zu, nur aus besseren Motiven, als du vermutest. Sie kennen Georgiana viel länger und genauer als mich, und so finde ich es sehr natürlich, dass sie mir vorziehen. Doch ihre Wünsche mögen sein, wie sie wollen, so halte ich sie nicht für fähig, sie ihm aufdringen zu wollen. Welche Schwester würde sich auch dazu berechtigt halten? Wenn sie Liebe zu mir in ihm voraussetzten, würden sie gewiss nicht versuchen, uns zu trennen. Auch könnte es ihnen ja dann nicht gelingen. Deine Voraussetzung einer solchen Neigung macht dich aber hart und ungerecht gegen seine Umgebungen und mich dadurch unglücklich. Betrübe mich nicht durch eine solche herabsetzende Meinung. Ich schäme mich nicht, meinen Irrtum selbst einzugestehen und finde ihn weit leichter zu ertragen, als die Notwendigkeit, schlecht von seinen Schwestern denken zu müssen. Lass mir meinen Glauben. Lass mich die Sache im besten Licht betrachten. Einem solchen Wunsch konnte Elizabeth nichts entgegenstellen, und von dem Augenblick an ward Bingleys Name sehr selten und nicht mehr in dieser Beziehung von ihnen genannt. Wickhams angenehme Gesellschaft und Unterhaltung eignete sich ganz dazu, die kleine Verstimmung, in welche einige Glieder der Bennetschen Familie durch die letzten Nachrichten versetzt worden war, zu verbannen. Man sah ihn häufig in Longbourn und Meryton, und was er bis jetzt nur Eliza mitgeteilt, seine Ansprüche an Darcy und alles, was er durch diesen erlitten und geduldet, ward jetzt ohne Rückhalt erzählt und öffentlich besprochen. Ein jeder freute sich des gerechten Vorwands, Mr. Darcy unangenehm und abstoßend nennen zu können, und alle versicherten, diese schlechte Gemütsart gleich anfangs durchschaut zu haben. Nur Jane vermochte es nicht, Bingleys Freund ungehört zu verdammen. Ihre Güte, ihre allgemeine Menschenliebe konnte einen solchen Grad von Schlechtigkeit nicht fassen, und wenngleich unfähig, ihre Verteidigung durch wahrscheinliche Gründe zu unterstützen, hielt sie doch fest an dem Glauben, dass nur Missverständnisse oder sonstige ungünstige Umstände den bösen Schein veranlasst hätten. Nachdem Mr. Collins 8 Tage lang den zärtlichen Liebhaber gespielt und seiner teuren Braut mit bekannter Weitschweifigkeit die künftige häusliche Glückseligkeit mit brennenden Farben ausgemalt hatte, musste er sich abermals von ihr losreißen. Doch wurde ihm der schwere Abschied dadurch einigermaßen versüßt, dass er die kurze Zwischenzeit bis zu seinem nächsten Besuch in Herefordshire mit Vorbereitungen zum Empfang der geliebten Charlotte ausfüllen und nach seiner baldigen Zurückkunft hoffen konnte, dieselbe zum Altar führen zu dürfen. Er nahm von seinen Verwandten in Longbourn mit derselben Förmlichkeit wie das erste Mal Abschied, wünschte seinen Cousinen von neuem viel Glück und Gesundheit und versprach ihrem Vater einen abermaligen Danksagungsbrief. Wenige Tage darauf hatte Mrs. Bennet die Freude, ihren Bruder und dessen Frau in Longbourn zu sehen, welche das Weihnachtsfest gewöhnlich daselbst zuzubringen pflegten. Mr. Gardiner, ganz das Gegenteil von seiner Schwester, war ein so feiner, gebildeter Mann, dass selbst die Damen in Netherfield ihn nicht für einen, angesichts seines Warenlagers wohnenden Kaufmann gehalten haben würden, ebenso wenig wie Mrs. Gardiner für die Frau eines Mannes aus diesem Stand. Sie war mehrere Jahre jünger als Mrs. Bennet und Mrs. Phillips, höchst liebenswürdig, unterrichtet und lebendig und besaß die Gunst ihrer Nichten in einem sehr hohen Grade. Zwischen ihr und den beiden Ältesten, welche häufig in der Stadt bei ihr gewesen, fand ein wahrhaft freundschaftliches Verhältnis statt. Nachdem Mrs. Gardiner die mitgebrachten Geschenke ausgeteilt und die neuesten Moden beschrieben hatte, wartete ihrer eine weniger angenehme Unterhaltung. Mrs. Bennet hatte viel zu berichten und noch mehr zu klagen. 2 ihrer Töchter waren auf dem Punkt gewesen, sich zu verheiraten. Sie hatte die Sache schon als gewiss betrachtet, im Geist bereits alle Vorkehrungen getroffen, als ein ungünstiges Geschick ihre schönsten Hoffnungen zerstörte. »Jane ist hierbei nicht zu tadeln«, sagte sie mit Heftigkeit. »Wohl aber Lizzie, dieses eigensinnige, halsstarrige Geschöpf. Ach, Schwester, du kennst es nicht, das bittere Gefühl der Täuschung. Sie hätte in diesem Augenblick schon Mrs. Collins sein können, wenn sie gewollt. Hier in diesem Zimmer, auf demselben Platz, wo du jetzt sitzt, bot ihr ihr Herz und Hand, und sie verwarf den Antrag so schonungs- und rücksichtslos, dass auch jede Aussicht auf eine mögliche Wiederholung verschwand. Was ist die Folge hiervon? Dass ich das Herzeleid erleben muss, Charlotte Lucas früher als meine eigenen Töchter verheiratet und, was noch schlimmer ist, künftig als Besitzerin von Longbourn zu sehen. Der Gram über diese vielen unverdienten Unglücksfälle hat meine armen Nerven gänzlich zerrüttet. Ich fühle mich über alle Beschreibung schwach und angegriffen, und nur dein erheiternder Besuch, liebe Schwester, und was du mir soeben von den jetzigen langen Ärmeln erzählt hast, sind imstande, mich einigermaßen zu zerstreuen.« Mrs. Gardiner, schon früh durch ihre ältesten Nichten brieflich von allen diesen Umständen sowie von der Mutter Betrübnis darüber in Kenntnis gesetzt, erwiderte ihre Klagen nur oberflächlich und bemühte sich, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Doch suchte sie später, teils durch genaue Beobachtung, teils durch Elizas Beistand, den wahren Zustand von Janes Herz zu ergründen. Ihre Ruhe hatte offenbar einen Stoß erlitten, und so sehr sie auch an sich arbeitete, das verlorene innere Gleichgewicht wiederherzustellen, wollte es ihr doch nicht sogleich gelingen. »Arme Jane«, sagte Mrs. Gardiner zu Eliza, nachdem sie ihre Schwester beobachtet und durchschaut. »Arme Jane, deine weiche Seele ist nicht für solche bitteren Erfahrungen geschaffen und wird sie schwerlich so bald verwinden können. Du, meine Lizzie, würdest leichter über dergleichen hinweggehen und dich wahrscheinlich bald wieder aus dem liebenden Zustand herauslachen, falls du auf Augenblicke hineingeraten wärst. Nicht so Jane mit ihrem reizbaren Gemüt und tiefen Gefühl. Ich erkenne die Notwendigkeit, sie aus dieser Lage herauszureißen und werde das Meinige dazu tun. Glaubst du, dass eine Ortsveränderung wohltätig auf sie wirken und sie zerstreuen würde?« Elizabeth freute sich über diesen Vorschlag und war im Voraus der Zustimmung ihrer Schwester gewiss. »Ich hoffe«, fügte Mrs. Gardiner hinzu, »dass sie sich nicht aus Rücksicht für Bingley abhalten lassen wird, uns nach London zu begleiten. Wir leben in einem ganz anderen Teil der Stadt, verkehren mit lauter Menschen, die ihm unbekannt sind, und gehen im Ganzen so wenig aus, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass sie ihn sehen sollte, falls er nicht in dieser Absicht zu uns käme.« »Für diesen Fall glaube ich, einstehen zu können«, entgegnete Elizabeth mit einiger Wärme, »denn jetzt lebt er ganz unter der Herrschaft seines Freundes, und Mr. Darcy würde ihm nimmermehr gestatten, Jane in diesem Teil der Stadt aufzusuchen. Er hat vielleicht kaum von der Existenz einer solchen Straße als der Grace Church Street gehört und würde sich seiner höheren Zirkel auf längere Zeit für unwürdig halten, wenn er sie jemals betreten. Und Bingley wagt gewiss nicht, ohne seinen Mentor auszugehen.« »Desto besser. Aber korrespondiert Jane nicht mit seiner Schwester? In diesem Fall würde Miss Bingley doch nicht umhin können, sie zu besuchen.« »Da haben Sie nichts zu befürchten«, erwiderte Eliza mit Bitterkeit. »Miss Bingley wird die Bekanntschaft wahrscheinlich ganz fallen lassen.« Doch so bestimmt sie sich auch über die Unwahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens zwischen Jane und Bingley aussprach, hoffte sie dennoch im Geheimen, dass ein günstiger Zufall hierzu behilflich sein würde. Und von des jungen Mannes Neigung zu ihrer Schwester war sie so fest überzeugt, dass es ihrer Meinung nach nur eines Wiedersehens bedurfte, um ihn zu ihren Füßen zurückzuführen. Miss Bennet nahm ihrer Tante Einladung mit Freuden an. Der Gedanke an Bingleys hatte hieran nur insofern teil, dass sie hoffte, bei Caroline, welche nicht dasselbe Haus mit ihrem Bruder bewohnte, dann und wann einige Morgenstunden zubringen zu können, ohne Gefahr, ihn dort zu treffen. Die Familie Gardiner blieb eine Woche in Longbourn, und Mrs. Bennet trug Sorge, dass kein Tag einsam verlebt wurde. Wenn nicht nach Meryton oder Lucas Lodge eingeladen, unterbrachen einige Offiziere die Einförmigkeit des Familienmahls, und unter dieser Anzahl befand sich fast immer Mr. Wickham. Durch Elizas wiederholtes Lob seiner liebenswürdigen Eigenschaften aufmerksam geworden, begann Mrs. Gardiner, die jungen Leute genauer zu beobachten. An eine ernstliche Neigung schienen beide Teile für den Augenblick nicht zu denken. Doch war ein gegenseitiges Wohlgefallen und Auszeichnen nicht zu verkennen, welche Bemerkung schon hinreichte, die sorgsame Tante zu beunruhigen. Sie beschloss, noch vor ihrer Abreise mit Eliza darüber zu sprechen und ihr die Torheit, ein näheres Verhältnis anzuknüpfen, vorzustellen. Wickham hatte zwar auch auf sie den angenehmen Eindruck gemacht, den er selten zu machen verfehlte, aber seine Lage war nicht von der Art, eine Verbindung mit einem unbemittelten Mädchen zu gestatten, und so wünschte sie, dem Übel vorzubeugen, ehe es zu weit um sich gegriffen. Außer seiner allgemeinen Liebenswürdigkeit hatte er in ihren Augen noch einen Vorzug, der ihr besonders seine Unterhaltung sehr angenehm machte. In demselben Teil von Derbyshire, wo sie mehrere Jahre vor ihrer Verheiratung gelebt und viele liebe Freunde zurückgelassen, war er geboren und erzogen. Und wenngleich nicht kürzlich von dort hergekommen, konnte er ihr doch neuere Nachrichten mitteilen. Auch in Pemberley war Mrs. Gardiner oft gewesen und hatte den verstorbenen Mr. Darcy persönlich gekannt, bei dessen Erwähnung Wickham nicht versäumte, sein Klagelied über die vom Sohn erlittene unwürdige Behandlung anzustimmen. Sie hatte den jungen Darcy nie gesehen, erinnerte sich jedoch seiner als eines stolzen, hochmütigen Knaben erwähnt gehört zu haben.